Amerikanische Blätter haben schon seinerzeit festgestellt, dass jene Kreise, die in Kanada die Kriegsrüstung betreiben, der Loge angehören, sagt Anastasius in seiner Schrift »Geheimnis der Bosheit«, Seite 22. Dieses Urteil wird nun überdies bestätigt durch Charles Colemans Buch über die Kriegstreiber in Amerika. Bemerkenswert ist darin folgende Stelle. Kanada musste England retten. Die Kriegshetze begann. Borden, der Statthalter von Kanada, rief den Minister der Miliz, Sam Hughes, zu sich und gab ihm Befehle. Die Deutschen wurden als Knechte und Feiglinge hingestellt. Sie seien von den Belgiern geschlagen worden, Franzosen und Russen hätten deutsches Land überfallen und den Feind, also Deutschland, zerschmettert. Die Kanadier könnten triumphierend in ein schon besiegtes Land einrücken, wo es Beute und Ruhm in Fülle geben würde. Am 1. August 1915 lasen die Angestellten des Canadian Pacific auf ihren Lohnumschlägen: Ihr König und Land, also England, braucht sie, wir nicht. Diese Arbeiter waren entlassen. Sie mussten, ob sie wollten oder nicht, in den Krieg ziehen. Der Milizminister Sam Hughes hingegen, der eine halbe Million Kanadier in den Tod geschickt hatte, wurde geadelt und erhielt einen hohen militärischen Rang. Er ist nun Generalmajor Sir Sam Hughes. Dass Sam Hughes und Borden Logenbrüder sind, ist mehr als wahrscheinlich. Viel bedeutungsvoller ist jedoch die Tatsache, dass sie im Auftrage der Großloge von England gehandelt haben. Genauso haben die Freimaurer in Mittelamerika gearbeitet, wo sie eine Republik nach der anderen in den Krieg hineinpressten. So hat uns Guatemala am 23. April 1918 den Krieg erklärt, und zwar, wie eine Reuter-Meldung vom 25. April besagt, nach einem Notenwechsel zwischen Bruder Lansing als Vertreter der Vereinigten Staaten und der Republik Guatemala. Diese befindet sich ganz in den Händen der Freimaurer, die in der Großloge der Republik Guatemala vereint sind und etwa 400 einflussreiche Männer zu den ihrigen zählen. Großsekretär ist ein Bruder Robert Löwenthal. Die Republik Nicaragua erklärte uns 14 Tage später den Krieg, nämlich am 8. Mai 1918. Ihre Politik wird beeinflusst durch die Hochgradmaurer der dortigen schottischen Großloge. Die Republik Costa Rica wehrte sich gegen die Zumutungen Woodrow Wilsons und Bruder Lansings bis zum 26. Mai 1918. An diesem Tage warf auch sie uns den Federhandschuh ins Gesicht. In Costa Rica besteht eine Großloge, die wieder mit 57 Großlogen der Vereinigten Staaten und so weiter in Verbindung steht. Die Republik Honduras hat sich bis Ende Juli 1918 gesträubt, dem Drucke Wilsons nachzugeben, bis auch sie dem übermächtigen Einfluss der Weltloge erlag. Weiters haben uns die Republiken Haiti und San Domingo den Krieg erklärt. Haiti ist eine ausgesprochene Negerrepublik. Umgangssprache ist das Französische, katholisch ist Staatsreligion. Doch sind die Neger großenteils in ihr altes Heidentum zurückgefallen und ihr Geheimkult ist eine Mischung von Fetischglauben und Christentum mit eigenen Priestern, den Papa Louis, nächtlichen Orgien, Schlangenverehrungen sowie Tier- und gelegentlichen Menschenopfern. Die Schulbildung steht auf niedriger Stufe, die Kultur lässt so viel wie alles zu wünschen übrig, Weiße sind den drückendsten Beschränkungen unterworfen und können nicht einmal Grundbesitz erwerben. Aber trotzdem, diese Karikatur eines Staatswesens hat sich erkühnt, uns den Krieg zu erklären im Namen der Freiheit, der Kultur und der Zivilisation. Verständlich wird diese geschichtliche Merkwürdigkeit in dem Augenblicke, wo wir erfahren, dass auch in Haiti ein Großorient arbeitet, der nicht weniger als 20.000 Brüder umfasst und der eigentliche Träger der Politik ist. Überdies besteht noch ein Supreme Council von Haiti mit 29 Royal Arch Kapiteln und 25 Kapiteln des Rosenkreuzes und so weiter. In der freimaurerischen Zeitung Der Zirkel in Wien ist vor Jahren ein bemerkenswerter Aufsatz über die Freimaurerei in Haiti erschienen, der besonders hervorhebt, dass dort fast jeder Erwachsene irgendeiner Loge angehört und überall, in den Cafés, an den Straßenecken und so weiter, eifrig Politik getrieben wird. Bürgerkriege sind dort an der Tagesordnung. Kein Mensch ist seines Lebens sicher. Verrat, Angeberei und Spitzelwesen stehen in hoher Blüte. Dafür ist aber Haiti eine ausgesprochene Freimaurerrepublik, wo das souveräne Volk sich selbst regiert. Nicht viel besser steht es mit der Mulattenrepublik San Domingo. Auch sie wird von Freimaurern gelenkt, auch sie besitzt eine Nationalgroßloge und einen obersten Rat, ja, sie besitzt sogar noch einen zweiten Supreme Council, die gemeinschaftlich die politischen Schicksale ihres Staates leiten und dem Auftrage der Weltloge am Kriege teilzunehmen pflichtgemäß nachgekommen sind. Dass uns auch Kuba und Puerto Rico den Krieg erklärt haben, dürfte, wenn schon sonst niemanden, doch wenigstens einem Teil der Raucher aufgefallen sein. Auch an Kubas Kriegserklärung sind die Freimaurer schuld. Dies wird verständlich, wenn wir erfahren, dass die Großloge der Inseln von Kuba 65 Logen mit 2800 tätigen Brüdern umfasst und 57 anderen Großlogen, England, Frankreich, Italien und so weiter, lebhaften Verkehr unterhält. Bemerkenswert bezüglich Puerto Ricos ist, dass die Großloge von Puerto Rico erst im Jahre 1913 vom 33. Deutschen Großlogentag anerkannt wurde. Antragsteller waren natürlich die Großlogen von Hamburg und Sachsen. Weiters haben uns in überwiegender Mehrheit die südamerikanischen Republiken den Krieg erklärt, so insbesondere Brasilien, Uruguay, Peru, Bolivia und Ecuador. Bei allen diesen Staaten ist es erwiesen, dass die Freimaurerei ihre Hand im Spiele hatte, ja, dass die Kriegserklärungen geradezu ausschließlich auf sie zurückzuführen sind. Beispielsweise ist dies der Fall bei Brasilien, wo ein mächtiger Gesamtverband von Großorienten mit Ritter, Kadoschgraden und Rosenkreuzkapiteln nicht weniger als 85 besteht und mehr als 32.000 Brüder in 880 Logen tätig sind. Vorausgeschickt sei, dass der letzte Kaiser Brasiliens, Dom Pedro II., von Freimaurern gestürzt und des Landes verwiesen wurde. Das war 1889. Die Hauptrolle spielte damals Bruder Deodoro de Fonseca, der nach Pedros Entthronung sich selbst zum Präsidenten der Republik Brasilien ausrufen ließ. Sein Neffe, Bruder Hermes da Fonseca, brasilianischer Kriegsminister und seit 1909 Präsident der Republik, hat wesentlich dazu beigetragen, dass uns Brasilien den Krieg erklärte am 27. Oktober 1917.